Die Woche will ich reden, eine von den größten Jesuides für eine bewegte Mille zu können in der Brüche. Das kann sich nicht gehen, es ist ein größter Jesuid. Was ich getan habe, ich kann nicht reden von einer Sache, aber ich kann reden von wie viel man will, es ist ein Subject, so. Getan ist gewesen, als das Subject von Schrieb sich um Zadig Veraloi, Rüsche Veteuerloi. Er hat gesagt, ein gewisser Chiddisch. Er gesagt, als sind du ein Zadig, wie ich getan habe, so. Ich könnte nicht sagen, ich weiß nicht, ob es ja ein Joke oder ist ja ernst. Zadig wäre ein Leu, ist gewähntlich, der besucht es, ist ein Rusche, wie Teufel, Leu. Das ist ein famous line, sondern er sucht es, er hat sich für ein Zadig, und er sucht es ihm schlecht, weil es ein Rusche, und es ist ihm geht. Er meint, er hat sich, wie viel sagt, dass er geht ihm geht. So, also schauen wir uns wie ein Joke, ich mache es mal. Der Tzadik Veraloi ist bejachas zu der Observer. Ich sage so, wenn du ein Mensch von den Drossen, das ist wichtig, das zu haben, ein Outsider, was er tracht in seinem Kopf, der macht Schuwe von Tzadik Veraloi, ist er drüber. Und auf ihm sucht man, wer alle Tritzen, die da jetzt beruhigen sein meint. But, der Mensch allein, זה זה אינטרסנט, זה עייבד. So, די מנש אליין, זה לא מנהם לך איזה איש. זה לא ספר להגיד את המושל, אתה חזיש אותי שגעת כאן קינדה נבח. געת כאן קינדה. אני יכול לראה, אז זה כמן, כן זה ברכס, זה מה חצה על המנש. יש לו כנו קוושן about it. מנש את סברוכן, עשה את מרב זוכן, זה אורש געת כאן קינדה. דדים לצרבת שגעת כאן קינדה, בבת שרבת. זה זה חזה, זה מגטרחת לפין. זה זה חזה, זה גבין, זה גבין, זה גבין, זה Meist sie sind nicht gegen Menschen, sie gegen Machines, aber das ist geballt. Wir sehen, wie alle anderen, sei Age, sie sind seine Chöbel, haben Kinder mit Rassen, mit eigentlich... Das ist mal so, das ist auf dem pusheten Level, auf dem hechenden Level, I don't care. Das hat sie sicher geballt. Wo ist denn? Sie haben sich nicht gespielt, wie ich habe nicht gedacht, ui, ich muss sagen, terrible Leben, es ist mir so schwer. No. Er hat umgekickt sein Leben in der richtigen Glues, wie 99% es gibt. In ein bisschen Schwierigkeit einfach oben. Kapur ist aber eines. Es ist besser als so. Mit mir alles geil, es ist echt, das ist etwas Kapur. Ich habe das Heim zu sich getracht. Du sie gewähnt den Blick von sei. Kein Schuh, was ein größer Madreiger ist, als du es auch geht. Aber ich trage noch das most simple, realistic level. Dann haben wir gesagt, kick her. Was ist ich? Ich will jetzt sagen, was kann man immer zu schlieben, um zu hören, aber das ist alles. Ich dachte, ich kick her, ich hab Covid. Menschen kommen zu mir. Ich mache es vor dem Kimmel raus, ich hab Talmidem, ich stelle auf. Das ist er sagt, man darf danken der Eibischte. Einer, was will nicht exakten kann, Covid, beteuert es nicht, das Verdanken von der Eibischte, ist irgendwie einer, was will essen, er will nicht benchen. Ist nicht ausgehalten. Ein Mensch darf es nehmen, wie aber tun von der Eibischte. Du hast schon geredet von der Sachmo. So, die alle Gedeulen, was haben gehabt certain problems, was jeder Mensch hat. Aber immer weniger gehabt keine Kinder. Immer noch, ich habe immer weniger gehabt, zu das mit Josef. Immer lehnt der Pashas, meint man, es ist ein Hecher der Sachen. Aber wo ist der Pshat? Der, was er Oived Hashem, was heißt Oived Hashem? Oived Hashem meint, er realized, als the existence von Tug zu Tug kommt von Yid Kaibufkei. Und das ist der main Hevdel von Oivda bei der Sura mit Oivda Hashem. Oivda bei der Sura haben nicht gehabt der Konzept. Menschen meinen, sie haben gehabt andere Gods. Die anderen Gods sind gewinnt special Sachen, die sind angekommen in special times. Der God ist, man darf erhoben, also man geht an das special button und man quetscht jetzt den Button. In andere Werte, to rephrase it, man tut tägliche Leben. Also ich kann walken, ich kann kicken, ich kann essen, ich hab eine warme Hose, ich hab Wind. Das ist Nonsens, was heißt? Das ist, versteht sich. Irgendwie sucht man, it's given. Das ist kein, 2 plus 2 ist 4. Ich meine, wo ist das mal so? Next case, was noch? Also schön, etwas hat größer, man hat mehr gewonnen. Oh, das hat man attributed zu God. Aber man hat verloren. Aber er sagt, es ist ein Desaster in the land. Dies gehen etwas mehr in die Geschäfe. Extraordinary stuff gehört zu den God. Das meint es, als nicht du mehr der Jidkai wuf, der was bereich ist Buro, Elikim, das heißt, Koidens heißt Elikim, später, ob man das introduziert zu den Jiden bei Jidkai wuf, weil Menschen haben vergessen, als die ganze Existenz ist nur ein. Das ist vergessen geworden, man hat es gemisst noch einmal, was ich ziehe es mit rein, man hat es gemisst noch einmal Mechadishan, was nicht mit einer Sache, man hat es schon gewinnt 2000 Jahre in jede Sache, du wirst vergessen, es wird wenn ich schon kann, vergesst. So, anyway, wer ist so gelebt mit dem, was obviously, Abraham ist wie Jankel, mit den Schwutem, das ist das Gehende, das ist immer geblieben. Immer geblieben bei der Einigkeit von Abraham Bewin. Im Steiz, ich muss ja bei, das noch einmal, noch mit dem Teuer, noch einmal, ausgelehnt von den Jiden, das war doch der Mann, mit noch Sachen, vielleicht heranzubringen, der Konzept, dass es as is du, se is du breut, se is du weit, se is nicht du gunisch. Was denn? Da hab ich die Macht zu wachsen. Jetzt, da hab ich das okay, man hab's a Ball. Für den Midbar, was seht aus Rindechig, es ist in der Emmes ist, a Stacken ist klar. Man nennt ihn, ich sag mir, wow, es hat Sazanes. Stacken ist es, oder ist alles Sazanes, oder ist gunisch kein Es. Das ist der Emmes. Verwurzeln der Welt so, any kleine piece of white, was kommt raus von dem grünen Stalk mit Hur, mit Levischem, mit der ganzen Structure. Was hat das abschaut? Bei Grimm der Eda, ich weiß, was ist ein Cap, ein Soda Cap. Ich hab's rausgekommen von dem. Es ist denn, alles zu machen, in dem liegt etwas Information mit Sachen, was ihr könnt zusammenbringen, alle Elements und Sachen. Ja, da hab ich die gemacht, so zusammenkommen alle Elements und Sachen. Ich finde Midbar, so los kommt, es hat auch Fallen Balls. So hat ich kann... Bei Emmes, einmal ein Mensch lebt in, versteht Sachen nicht bei Shigra, also wie darf sie sein, also wie ein Baby, ist es da kann nicht kann, es ist nicht gewiss, nicht kein Difference. So... Bei Meile ist der... Verwurden ein bisschen... So kommt aus, als... Als ein Mensch, was lebt in der Weg, in der Frame Mind von Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, is automatically 99% von Sachen Joghurt. Verwus? Weil, wenn die nimmst du Sachen, was teures Given, das ist dein Leben, so ist es, so ist es so, so du abbohst, so du mit Utem, so du esst, so du trinkst, so du Hosen, so du Kleider, so ist du. Jetzt wenn, weckt man sich auch, wenn es etwas nicht geht. Zeigt man uns jetzt sein, okay, das nicht geht, jenes nicht geht. In, ich finde, wenn etwas geht, das geschieht, ist es auch nur für jene Puteig. Also eine Tag Kind, aber so. Mit der einen Kind, sie hat gesagt, Simcha effektiv, ach, das sagt Geld. Möchtig zufrieden, wie lang? Aber damals, bei jeder Sache, was nur der Schini macht dich happy. The change is wie lang sie lässt. Wie lang sie lässt. In, auch, okay, der Mensch hat etwas, was es nicht gibt. Ist jedes Mal, was er sieht, der Zweite geht Joghurt und er hat es nicht, okay, das ist eine natural Sache. Ein Mensch hat Jealousy, er kickt sich, er hat mehr für mich. So, das ist der Weg, wie er so eine, was er tracht, das ist der Rusche, was er sagt, das ist der Rusche, was Teufel ist. Nein, ich weiß, er ist der Rusche, was er alle, aber der Punkt ist, bei ihm ist es Teufel. Aber der Punkt von dem ist, als er der Zade kickt, nicht, er kickt sich nicht um, wie ein Zadig wäre alle. Der, was ein Tag hat Zadig, der hat der erste Element von ein Zadig ist Amin, Amin, bei Emili Bashem. Mamazan geht kein Wurf klein. Also du, eines einmal habe aus, geht nicht sicher weit. Meile oder Märkli, auch schon gesucht, dass ein Mensch drauf Sachen sind, geht. Wie lange er lebt. Also jetzt nach er lebt, ist schon eine major, major Sache. Except ist life, also er tracht, ich lebe jetzt. Das ist aber meurige Kirche, ein Mensch lebt. Was meint das life? Es ist nicht so, dass ein Stein lebt, aber Plastik, ein Bottle lebt. Das ist eine unbeliebige Sache. So, er tracht davon. Es macht ihn excited. Es ist nicht nur einmal excited. Er wird jeden Tag in der Stein drauf, ist er excited. Er ist excited, dass er kennt und ihn, er kennt sich richtig in der Hand. Er ist excited, dass er kennt keinen, excited. Yes, etwas geschieht. Lass mal suchen, etwas in seinem Life, was er kennt bei Stein, das ist am besten. Ist er nicht. Okay. Fine. So, was hat er? Hat er 99%. 99%, eins bekommt auf einen Test, 99. Wird sei zerbrochen? Das macht sich ja nicht. 99, da gibt er Mark, ja. So, ich mach es am Mut. Eins gibt er ab einfach der Mark an 99. Ist das so ein schlechter Mark? Jeder Mensch ist so. Jeder Mensch hat andere Sachen. Was aber gekannt bei Stein ist am besten. Gekannt bei Stein hat Probleme mit Kindern, Probleme mit. Jeder Mensch hat andere Menschen, die Menschen sind andere Probleme. So. Ja, jetzt, ich will noch im Rätsel Menschen fragen, was ich einfach das Beispiel beschallig. Der Mann ist eine Sache, was. Man lernt ein Heide. Aber der Mann hat alle Tarn. Ich dachte, die Mutter. Man hat alle Tarn. Fein. Aber man darf verstehen, jede Sache, du hast Pshat. In der Pshat ist die Sache, was... Man kann nicht verstehen, kann man drüschen, man kann nicht kein Pshat. Und ich verstehe, wenn nicht der Pshat, dann nicht, dann verstehe man gar nicht. So, komm, können wir in der Pshat. Der Pshat in der Pusik ist, als der Mann gewinnt ein größer, größer Test. Le Mann an der Sani. Jetzt ist ein Teuer, ein Jailach bei Seirussi. Samme Litzen. Ja, was meinst du, ein Jailach bei Seirussi, sie hat folgende Tag. Ich kann geben, Mann, ich kann einen zu testen, sie wusste, sie hat gar nicht mehr ein Teuer, was meinst du? Sie ist gar nicht mehr ein Teuer. Was hat richtig kein Bescheid, was ist das? Sie hat fallen, Mann, vor 40 Jahren, das ist ein Test, sie hat nicht mehr Lille, sie hat nicht mehr Sikker, sie, ich weiß nicht, was sie jetzt folgende, sie hat nicht mehr Schabes, sie... Wusstest du, das ist eigentlich so, das? Der Mann hat seinen Test. Aber der MC, der Jairich Besserussi ist ein general term, muss meinen zu suchen, der Jairich Besserussi meint zu suchen, sie hat behaven. Wir suchen bei uns in Jiddisch, sie hat behaven. Seid sie behaven? Behaven in dem Kontext meint, sie hat sein zufrieden oder complainen. Ist das klug, das ist ein ganzer Pasche. Peter, ich dachte, ich hätte bei Leus gesteigt, aber einmal gesucht, der scheine Kuh zu überlegen, ob ich mal gläuchert. Scheine weiß schon ein Kuh, bitte mal nein. In der Teuzuk am Mankes Ragadisch, und die überlockt ihm, alles mag ich kein Team mit dem. So, der Mann hat in sich, als er ein Double Sword, so hat er sich zwei Edges. Von einer Seite hat er eigentlich gemacht, also, ich denke, schön praktisch. Anders wie gewöhnlich, man darf Arbeit nicht schwer veressen. Das ist der Weg, der eigentlich gemacht hat, der Brie. Man kann jetzt wieder das Mierchloch, Maar hij werd schwer, bot, starke simche. Maar hij werd, zeg hem, giet ze wacht, scheine sachen, men enjoyt es. Dus is de system van de welt. Chauto was er woto, berachto was er schem de kegel. En dus is de weg, was hij te wil, de brieën zou gaan, in general. Aber ja, het is gedaan, we zijn 40 uur in de midbar. Die 40 Uhr, was Jiden sollen gut nicht arbeiten. Der ganze Tag soll sein, soll man so äußig sein, in Limit hat Teure. Steigt nicht in Pashas Yisrael des Merimes. Pashas Yisrael. Als ich stand bei Boike Ado Erev, Lidrische Lekim. Sie gewähnen so wie die ganze. Also, später seit nachts gehen bei einer VM. Sie gehen die Special Menschen. Scheibet Leivi, Schiori Eskhoi Kahanam an der VM. Mein Dom Le Dom, mein Din Le Din, mein Neger Le Neger. im Midbo hat man gelernt, Hilches Neguam. Hat euch gewinnen dem. Sie können sich nicht verstehen, wo das ist, aber wenn man sich ein bisschen mit Schneis und das Hefte, sieht man, dass man kann lernen, man kann fliegen Schales, man kann überhasen. Man kann, da hat man gedacht, auch, jetzt ist es am Lernen. Da hat man einen Chasen. Die Teure, du sagst, es ist auch ein Luches. Du, Hilches, Hilches Schabes, Hilches Aholes, Hilches Machschieren, Hilches Ikzen. Ist alles ein Luches, bis die Säuze sind irgendwo ein bisschen rein. Möchte dabei nicht, in der Grenze für die Jiden. Die Jiden haben, ihr kennt, Fregen Schales, Chakiris. Also, wie die Gemüse, Boili. Du sie gewähnt, der Eisig in der Midbar. Nicht nur Scheibet Leivi, jeder eine. So, ob ich gemisst habe, wegkommen von Seite der Burden, heißt das, von Maluche, arbeiten. Du, ein Rehm ist ein Pustig, an jedem getan, etwas, any business in der Midbar, anything. Gegangen, that's it. Gegangen, mit Bild auf einem Platz auch. So, mit Bild auf einem Platz, war lange Zeit. Jeden Tag hat man ausgeht, das Schier, muss halt keine Zeit der Mischner, muss halt jeden Tag das Ziel gegangen mit Mäusch, und das ging das Schier, man hat das immer gechaset, man hat das immer gechaset, das Sach mu, bis man gedenkt, jeder Prat. Man hat gekannt kleine Schales, okay. Du sie gewähnt, the reason, da ein bisschen Plan, wenn du der Grand Plan von der Mann. Und der andere sagt, hat das auch ein Gäuern gewähnt, und der Mann hat ein Gäuern gewähnt. Er soll sagen, a größere Säulen. Na soischu, la neuschu, la na soischu. Grüße in der Sonne. Wusste ich eigentlich, na soischu, la neuschu, na soischu, da. Na soischu, gewähnt das, was viel geschmiert. Als der Essen, ich gemein, sei er boring. Jeden Tag hat man gegessen, das same Essen. Imagine, eine sucht dich, ich gehe durch Cheerios. Ich taste ein bisschen so wie Cheerios, ich gemein, süß. Jeden einzigen Tag bekommst du a Box Cheerios, oder zwei Boxes, für jeden Menschen eine Bespruche. But ein Tag, zwei Tag. Ich dachte, so nimm es von dem. Menschen, sie gemeint, ich habe diese Gebäude gewonnen, damit ich nicht gerade so in der Säule. Ich kann nicht gewiss, dass du etwas Besseres. Aber der ist gewähnt dort, da muss man zwei, rauf Eulen, hat sich gebänkt noch ein Gitterstückel. Einige wollte ein Stückel Pizza, einige wollte Falafel, einige wollte Fleisch, einige wollte Fisch. So wie viel meine Essen sind auf der Welt. Dann habe ich gesagt, nein, jetzt geht es geben eine Schwierigkeit. Und das ist das noch viel geschmissen. Da habe ich gesagt, eine Schwierigkeit. Es ist eine Schwierigkeit gewähnt. Es ist nicht anders, nein, es ist eine Schwierigkeit. But, du hast die question, wie soll man nehmt es? Einer kennt so ein bisschen ganz Stück trachten von dem. Er sagt, oi, das ist ein Schuh, bildet ihr aus, mamisch, krächzen. Oder, kann einer sagen, okay, aber ich habe viel gesagt, 99% es geht, darf ich arbeiten, sei bequem, wird nicht krank, gibt nicht kein Golds, ich kann overeating, das ist keine, du hast erst eine Sache, was du hast, geht er essen. So, du siehst der Test. Der Test ist, wie soll ich was zu reacten? Wie soll ich was zu reacten? Was ist dann, was öhnen? Oder ist es so, also wie geht's, also wie fein? In Safsa schon bekehrt, bei Savitahu, ich habe hier gegangen, ich habe hier auch gesagt, ich habe hier eine Frage, ich habe hier eine Safsa, ich meine, ich habe hier gekommen. Ich habe mir Sam gesagt, ja, ich habe mir Sam gesagt, als wir können sehen, wie der Teure ist marig stark. In der Hilfe der Pasche ist am Mann. Sag Psyken, tut geht durch und durch, und man hier ist allein, und geht mit so ein Zehnes. So, der Riech ist, dass du bewahrst, as the mona gedarf zan a gruise gruise lesson le doires. Bus de lesson le doires? Bus de lesson le doires? Da muss un mit zaten fin fin de voire. Mit zaten fin schmiel. Man gaat het zijn zijn is mijn man. Ze hebben al lang gezegd, het zijn zijn is. Wusser gedacht aan de les. Jeder gezegd, een ganze... Ligt een bottle, ongeveer met bollies, met cirkels. Met zijn. Ze hebben gezegd, gaat. Ze gaan zich een cirkel instrikken, een spherical. Zo wusser gewend de les. De les die gewend deze stad in Parshas Eikev. כי לא יהיה ללחם לבד היחי יהודם, כי על קומץ ופי השם יחי יהודם. אז ואין די בסט אסן ברויט. אין לי צעד, זה עוד דורגן, יש ככה לי תוזנט יו שפי, איך מהנט? יש את השטיקל ברויט, השטיקל גפילטר פיש. זו סטיפה שטיין, הדוס איז, אז אך לסוף, יש כאן הסבר, זה דבר השם. זה שטיקה שם וייג, וזה סטיפה שטיין, וזה fish with a bit from plants the fish has not maybe plants grows they bit fish the fish of a baby so the ocean is good good is if they bit a grosser fish the ganze cycle of life the sache was is sache was in we can name a lines mensch jedes muss er erst kennen das pool wenn ich den the tracht von der eibisch so now it's nimmt it's in this for ins hat einmal Einmal, ich weiß, einmal, ich bin vielleicht nur einmal in der Woche, Schabbos. Einmal in der Woche. Also ist doch, nicht, dass das Ganze nicht stehen. Einmal in der Woche. Einmal trachten, beschassen, erst trachten, der Ness von